Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Singen in einer fremden Sprache. Das heißt mal mehr, mal weniger Akzent, manchmal unfreiwillig komisch, manchmal bemüht, manchmal tapfer durchgekämpft. Die zweite Stunde begann mit den Beatles. 2-mal haben sie deutsche Versionen präsentiert. Aus I Want to Hold Your Hand wurde Komm, gib mir deine Hand. Und eben She Loves You übersetzt Sie liebt dich. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Übrigens war das eine komplette Neueinspielung und nicht nur der deutsche Gesang auf selbe Backing, nein, alles neu. Aus derselben Ära die Beach Boys, auch die haben damals ein Lied auf Deutsch aufgenommen. Aus In My Room wurde Ganz allein.